Dieser suchte dagegen bewusst die Nähe zu Höcke, trat auch auf dessen alljährlichem Kiffhäusertreffen auf und hörte sich die nationalpathetischen Reden des nun selbsternannten Führers des Flügels an. Nach Höckes Rede in Dresden im Januar 2017 sah Petri ihre Chance gekommen. Höcke forderte eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungskultur und bezeichnete das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Denkmal der Schande. Anders als Lucke gelang es Petri, im Bundesvorstand der AfD eine Mehrheit für ein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke zu organisieren. Meuthen enthielt sich, so wie sich auch einst Petri enthalten hatte, als ihr Vorgänger Lucke auf sie gezählt hatte. Der Antrag, Höcke aus der Partei zu werfen, fand im Bundesvorstand zwar eine Mehrheit, aber kurz danach verlor Petri den Machtkampf gegen Meuthen. Auf dem Parteitag in Köln im April 2017 wurde ihr Antrag, die AfD politisch mehr in die Mitte zu rücken, abgeschmettert und sie wurde auf offener Bühne von Meuthen gedemütigt. Petri erholte sich von der Niederlage nicht. Mitten im Bundestagswahlkampf tauchte sie ab und einen Tag nach der Bundestagswahl, in der AfD der Einzug in den Bundestag gelang, am 25. September 2017, trat sie aus der AfD aus. Die neue Parteispitze, die aus Meuthen und Alexander Gauland bestand, verfolgte das Parteiausschlussverfahren gegen Höcke nicht mehr weiter. Der Schriftsatz dazu wurde aber korrektiv zugespielt. Die darin enthaltenen Aussagen über Höcke sprechen eine klare Sprache. Der von Petri initiierte Antrag auf einen Parteiausschluss vom 30. März 2017, der im Auftrag des Bundesvorstandes der AfD erstellt wurde, enthält eine Sammlung der zentralen Vorwürfe gegen den Fraktionsvorsitzenden aus Thüringen und völkischen Strippenzieher der Partei. Die Anwälte des damaligen Bundesvorstandes begründeten den Antrag mit der Sorge um ein mögliches Parteiverbotsverfahren gegen die AfD. Björn Höcke als Antragsgegner wird mit der Abkürzung AG bezeichnet. Es geht im Antrag im Kern um die Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus von Björn Höcke. Zitat: Hierzu hat das Bundesverfassungsgericht bereits sehr früh klargestellt, dass bei einer Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus von einer Zielrichtung einer Partei gegen die verfassungsgemäße Ordnung auszugehen ist. Wenn also ein Parteimitglied, insbesondere ein Funktionär wie der Antragsgegner, eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus aufweist, muss die Partei sich das zurechnen lassen, sodass ein Verbotsverfahren nicht unmöglich sei. Zitat Ende. Damit ist die Messlatte gesetzt. Und es geht hier vor allem um Höckes berüchtigte Rede vom 17. Januar 2017. Dazu heißt es im Antrag: Der Antragsgegner hat am 17.01.2017 in Dresden eine Rede vor Mitgliedern der Jungen Alternative und Gästen gehalten, die zeigt, dass ein direkter Bezug zum Nationalsozialismus gesucht worden ist.